Was ist beim Erstkontakt mit Außerirdischen zu beachten? Es ist zunächst zu gewährleisten, dass ihre Privatsphäre respektiert wird und Wissenschaftler keine unangemessenen Experimente oder Untersuchungen an ihnen durchführen. Fremde Lebensformen haben außerdem zu berücksichtigen, dass die Umweltbedingungen auf der Erde sehr unterschiedlich sind und dass sie sich möglicherweise an unsere Atmosphäre anpassen müssen, um zu überleben, so wie wir selber auch. Außerirdische sollten sich darüber hinaus bemühen, alle Regeln und Vorschriften einzuhalten, die bei uns gelten, zum Beispiel internationale Gesetze. Wenn sie beabsichtigen, mit uns zu interagieren oder sogar ganz hier zu bleiben, sollten sie sich auch an unsere gesellschaftlichen Normen und Regeln halten. Man muss die Fremden frühzeitig darauf aufmerksam machen. Es ist außerdem zu prüfen, ob die Gefahr der Übertragung unbekannter Krankheiten durch soziale und/oder sexuelle Kontakte mit den Außerirdischen besteht. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten. Mit übertriebener Schüchternheit oder Prüderie hat das nichts zu tun. Und schließlich sind die Aliens gut beraten, vorsichtig zu sein, wenn sie auf normale Menschen treffen. Es ist möglich, dass einige Angst haben oder aggressiv auf ihre Ankunft reagieren, insbesondere wenn sie sich durch sie bedroht fühlen. Sie sollten daher unbedingt ihre hoffentlich friedlichen Absichten klar kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden. In einsamer Weite im schwarzen Weltraum. Wir Astronauten schweben verloren im eigenen Traum. Auf dem Bildschirm vor mir ein Planet so fern, eine Welt unentdeckt, unbekannt und modern. Auf dem Monitor ein Planet von leuchtender Pracht, eine Welt, die mich einladen wird, wenn die Zeit es erachtet. Meine Augen betrachten das schillernde Licht. Ein faszinierender Anblick, ein wundersames Gedicht. Mit offenen Sinnen und Mut in der Brust erkunde ich den Planeten, voller Neugier und Lust. Mit jedem Atemzug werde ich ein Teil dieser Welt, ein Astronaut, der ihren Geheimnissen verfällt. Mit jedem Schritt tauche ich tiefer ein, in eine Welt voller Wunder, unendlich und rein. Ich fühle die Aufregung in meinem Herz, die Neugier erwacht, der Antrieb, der Schmerz. Als Astronaut im All auf der Suche nach Sinn erforsche ich den unbekannten Planeten und finde mich darin. Unser Zielplanet, auf dem wir Anzeichen für Leben festgestellt haben, ist der sechstäußerste dieses Sonnensystems. Er kommt jetzt in Sichtweite. Endlich! Genauer bitte, Co-Pilot. Schon gut, Entschuldigung, Kommandant. Ich bin wohl etwas ergriffen. Also? 32.000 Kilometer. Geht doch. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Und jetzt, endlich. Achtung, Achtung! Wir rufen die Eindringlinge. Was für eine schöne Stimme. Schade, dass wir noch kein Bild reinkriegen. Achtung, Achtung! Irre, der erste Kontakt. Eindringlinge, was wollt ihr? Entfernung, jetzt. 28.000. Was wollt ihr? Antwortet. Wir kommen in Frieden. Das kann jeder behaupten. Warum so misstrauisch? Wir haben ungute Erfahrungen gemacht mit Unbekannten aus dem All. Entfernung, Co-Pilot? 26.000 Kilometer. Wir wissen nicht, wer ihr seid. Ihr seid ein unbekanntes Flugobjekt. Erklärt euch, sonst werden wir Abwehrmaßnahmen einleiten. Wir sind doch keine UFOs. Aus deren Sicht schon. Naja. Ihr behauptet, ihr kommt in friedlicher Absicht? Sehen Sie, die haben uns doch verstanden. Wir sprechen die gleiche Sprache. Stimmt. Ich bin baß erstaunt. Verringern Sie sofort Ihre Geschwindigkeit. Entfernung. 24.000 Kilometer, Kommandant. Reden Sie mit dem UFO, Frau Oberst. Verringern Sie sofort Ihre Geschwindigkeit. Wollt ihr uns denn nicht kennenlernen? Jedenfalls nicht so schnell. In diesem Tempo. Richtig, Leutnant. Zuerst müssen wir etwas über Ihre Absichten erfahren. Allerdings. Anflugphase verzögern. Ei, ei. Entfernung? 23.000 Kilometer. Stabilisiert. So, jetzt mal Klartext. Wir bitten darum. Ihr könnt nicht erwarten, dass wir jeden einfach reinlassen. Sie hatten ungute Erfahrungen damit. Ruhe, Co-Pilot. Dass wir ungeprüft jeden einfach reinlassen. Wir sind doch nicht jeder. Wir waren lange unterwegs, um zu euch zu gelangen. Wir haben nicht irgendeinen beliebigen Planeten angesteuert, sondern speziell euren. Das dürft ihr gerne ein bisschen würdigen. Das versuchen wir ja gerade. Aber ihr macht es uns nicht eben einfach. Entfernung? 23.000 Kilometer, unverändert. Nur keine Eile. Wir haben jedenfalls nicht vor, toxisch in euer System einzudringen. Nicht, wenn ihr es nicht wollt. Ihr steht nicht auf sowas, oder? Darauf antworte ich gar nicht. Jetzt reißt euch mal zusammen. Sie sind vielleicht etwas aufgeregt. Sie sind anzüglich. Entschuldigung, das mit dem Eindringen war unglücklich formuliert. Sehen Sie? Es ist übrigens nicht so, dass wir mit leeren Händen zu euch kommen. Na, lasst mich raten. Ihr habt uns Glasperlen und Pockenviren mitgebracht von eurer Welt. Wie kommen die ausgerechnet auf Glas und Viren? Weiß nicht. Seltsamer Zufall? Nein, das käme uns nicht in den Sinn. Was habt ihr uns dann mitgebracht? Sagen Sie es Ihnen, Kommandant. Perlen und Grippe. Wir bringen euch die Malerei von Gauguin, die Musik von Bach und die Lyrik von Novid. Bilder, Kompositionen und Gedichte. Und? Ihr bringt uns also die Malerei von Gauguin, die Musik von Bach und die Poesie von Ovid. Allerdings, das sind nicht gerade Kleckser, Dudler oder Stammler. Und? Was sagt ihr? Vielen Dank, aber die haben wir schon. Wie? Die haben wir schon. Das kann gar nicht sein. Ganz unmöglich. Gauguin, Bach und Ovid kennen wir. War vielleicht vor uns schon jemand auf dem Planeten? Ausgeschlossen. Wir hatten doch bis vor kurzem noch ganz andere Probleme. Hattet ihr früher schon Besuch von der Erde auf eurem Planeten? Besuch von der Erde? Hat er nach Besuch von der Erde gefragt? Diese UFOs scheinen doch etwas verwirrt zu sein nach dem langen Flug. Mein Kommandant hat recht. Wie könnt ihr sonst etwas über unsere Kultur erfahren haben? So viele Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Aber hier ist die Erde. Nein! Doch, total irdisch hier alles. Allerdings, ja. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn? Ihr Versagen auf ganzer Linie. Der totale Schwund. Na, das war's. Wir sind raus. Dann wollten Sie wahrscheinlich unbewusst lieber zur Erde zurückfliegen als zu fremden Planeten. Rührend irgendwie. So wird's gewesen sein. Die sind in einer Art Weltraumkoller einfach nur einen sehr großen Kreis geflogen. Und dabei wegen der hohen Geschwindigkeit zusätzlich in die Vergangenheit. Entfernung? 23.000 Kilometer. Zu wenig. Viel zu wenig. Rückstoß initiieren. Ei, ei. Ihr fliegt volle Kraft zurück? Volle Kraft reicht hier nicht. Dreifachen Schub. So lang, Eindringlinge. Und grüßt uns die richtigen UFOs. Kommt wieder, wenn ihr zu euren wahren Gefühlen stehen könnt. Schlimmer als blind zu sein, ist nicht sehen zu wollen. Schalten Sie das aus, Co-Pilot. Die haben nichts verstanden. Gar nichts. Dann haben sie mehr verstanden als ich. Ruhe jetzt, Co-Pilot. Schicht im Schacht. Ei, ei. Eigentlich schade. Ich hatte die beiden schon ein bisschen lieb gewonnen. Bleiben Sie sachlich, Leutnant. Jawohl, Frau Oberst. Sie entfernen sich offenbar mit hoher Geschwindigkeit. Das nächste UFO kommt bestimmt. Dann werden die Karten wieder neu gemischt. Und wenn ich das nicht mehr erlebe? Manchmal liegen mehrere Jahrzehnte zwischen unerklärlichen Himmelserscheinungen. Sie sind jung und haben noch viel Zeit. Wer weiß außerdem, wie sich unsere Gesellschaft in einigen Jahren entwickelt haben wird. Können Sie das bitte präzisieren? Na, werden wir fremden Intelligenzen gegenüber noch aufgeschlossener sein als heute? Oder wird uns unsere eigene Intelligenz genügen? Wird Intelligenz überhaupt noch einen hohen Stellenwert haben? Ich denke, wir sollten aufgeschlossen gegenüber dem Fremden sein. Aber da spricht vielleicht die Jugend aus mir. Tja, vielleicht. Ob die beiden Astronauten wohl noch einmal wiederkommen? Das ist nahezu vorbestimmt. Alle ihre Versuche, die Erde hinter sich zu lassen, werden sie erst recht zu ihr zurückführen. Meinen Sie? Die müssen erst mal in sich gehen und erkennen, was sie eigentlich im All zu finden hoffen, das sie auf der Erde nicht bekommen können. Das Walter Hugo. Wie meinen? Ich wünsche es Ihnen von ganzem Herzen. Na dann sagen Sie das doch auch. Jawohl. Heute am 2. Juli ist ja auch der internationale Tag der UFOs. Das erklärt doch vielleicht einiges. Das erklärt überhaupt nichts. Natürlich nicht. Verzeihung, Frau Oberst. Schon in Ordnung, Leutnant. Ah, meine Freunde. Ein Mann und sein Raumschiff. Das ist wahrlich eine Verbindung, die das Herz eines echten Kerls höher schlagen lässt. Ein Mann, der die Sterne in seinen Händen hält. der die unendlichen Weiten des Universums erkundet, während andere nur von solch einer Macht träumen können. Stärke, Abenteuerlust und der unbezwingbare Wille, die Grenzen des Unbekannten zu überschreiten. Erzähl es uns! Wenn ich an mein Raumschiff denke, dann fühle ich die pure Kraft und Freiheit, die in seinen Metallwänden eingefangen sind. Als Kommandant trage ich die Last, das Leben meiner Crew zu schützen und die Mission erfolgreich zu erfüllen. Es erfordert Mut, Entschlossenheit und die Fähigkeit, kluge Entscheidungen in Sekundenschnelle zu treffen. In den unbekannten Weiten des Weltalls ist kein Platz für Schwache und Zögernde. Kein Platz! Doch lasst euch nicht täuschen. Ein einsames Raumschiff ist nicht nur ein Zeichen von Stärke und Eroberung. Es ist auch ein Ort der Einsamkeit und Selbstreflexion. Wenn ich durch die endlosen Weiten des Universums reise, inmitten der Stille und Dunkelheit, bin ich gezwungen, mich meinen eigenen Gedanken zu stellen. Es ist ein Ort, an dem ich meine Ängste besiege, meine Schwächen akzeptiere und meinen Charakter forme. Mein Raumschiff fliegt mich zu meinem wahren Selbst. Fliegt los! Also, Kameraden, lasst uns die Sterne erkunden und das Unmögliche möglich machen. Wir werden uns durch die Galaxien kämpfen, Grenzen durchbrechen und den Lauf der Geschichte verändern. Der tapfere Weltraumpionier ist mehr als nur eine Legende. Ich sitze in meiner engen Funkkabine, inmitten blinkender und summender Instrumente. Ich kann nicht aufhören, über UFOs, die sich unseren Planeten als Ziel ausgesucht haben, nachzudenken. Über das Unbekannte, das sich jenseits unserer begrenzten Vorstellungskraft und unserer vertrauten Welt in den Tiefen des Alls verbirgt und meine Neugier anregt. Ich bin eine Träumerin, eine Forscherin und eine Soldatin. Jedes Mal, wenn ich einen Bericht über eine unerklärliche Begegnung lese, spüre ich eine Gänsehaut auf meiner Haut und ein Prickeln im Hirn. Es gibt so viel da draußen, was wir noch nicht verstehen. Vielleicht beobachten die UFOs uns schon lange, studieren uns und warten auf den richtigen Moment, um sich zu offenbaren. Oder vielleicht sind es Zeitreisende, die aus der Zukunft kommen, um uns eine Botschaft zu überbringen. Die Möglichkeiten sind endlos. Und mein Verstand fängt an zu fliegen. Inmitten all dieser Spekulationen bleibt eines unbestreitbar. Das Unbekannte ist aufregend. Vielleicht werde ich eines Tages diejenige sein, die das Rätsel der UFOs löst. Vielleicht werde ich den entscheidenden Kommunikationskanal öffnen und mit einer außerirdischen Zivilisation in Verbindung treten. Bis dahin werde ich weiterhin meine Aufgabe erfüllen und die Signale überwachen, die uns von den Weiten des Universums oder von ganz nah erreichen könnten. Fortschrittsorientierte Behörden charterten ein Raumschiff, um sich und der Gesellschaft 6 psychopathologischer Individuen zu entledigen, indem man diese auf eine Fake-Expedition zum Planeten Venus schickte. Es scheint allerdings mehr als fraglich, dass Seelenqualen tatsächlich erfolgreich mit astronautischen Therapien behandelt werden können. Immerhin haben die 2 Frauen und 4 Männer die Reise gut überstanden. Deutlich besser, jedenfalls als es zwischenzeitlich vielen Milliarden Menschen auf dem irdischen Globus ergangen ist, der kurz nach dem Mini-Exodus ein bisschen Atomkrieg ertragen musste. Nun haben die Astronauten gesund und munter ihr Ziel erreicht. Die Venus. Die Erde haben sie, so scheint es, allesamt hinter sich gelassen. Zumal sie gerade im Atomkrieg endgültig verpufft war. Womit die Venus sich letztendlich als der coolste Planet im Sonnensystem erweist. Also wieder mal aufs richtige Pferd gesetzt. 6 Expeditionisten von der inzwischen zu einer Furzwolke verdampften Erde sind jetzt an ihrem Reiseziel angelangt. Wohin sie, in einem Anfall sanfter Barmherzigkeit verbannt wurden. Frauen und Männer, Samenbringer und Lebensspenderinnen. Was sagen Sie dazu, Schmidt? Hatten wir nicht gerade eben im Raumschiff noch miteinander kopuliert? Allerdings, nach diesem mehr als gelungenen Akt sind wir beide wohl oder übel per Du. Wohl eher übel. Sie hätten mich dabei beinahe kastriert. Ich schlage also vor, wir schenken uns das Du. Einverstanden. Bis zum nächsten notgeilen Mal. Was so sicher kommen wird wie das Amen in der Kirche. Tempel habe ich bisher noch keine gesehen auf unserem planetarischen Exil. Dann ist es wohl an uns, hier die ersten zu errichten. Und die Männer haben wenigstens was Sinnvolles zu tun und laufen nicht jedem Rock hinterher. Schmidt als weiser Löwe auf dem Frauenplaneten Venus. Ich sehe bereits bannig Ärger am Horizont aufziehen. Beispielsweise, wenn es um die Erziehung meines Erstgeborenen aus dem Intermezzo mit der rothaarigen Nymphomanin gehen wird. Androphobikerin. Nymphomanin. Das Leben auf der Venus sollte nicht mit Streit beginnen. Wenn der einmal begonnen hat, so wird er sich fortsetzen und fortsetzen und fortsetzen und wiederholen. Was willst du dagegen tun? Also auf gar keinen Fall schon mal stottern jedenfalls. Das sind ja auch nur wieder und wieder wiederholte Wortsilben. Dann tauscht mich doch einfach aus gegen diese Super-Venus-Frau, die dort wie zu eurem Empfang steht. Was für ein Snack. Ja, Peng. Tausch gebongt. Okay, ich flieg dir dann mit dem Raumschiff mal woanders hin. Mach's gut, Espenlaub. Komm einfach wieder zurück, wenn du die Silbenakrobatik überwunden hast. Tschüss. Ciao, Kakao. Jetzt betrete ich die Szene. Ihr braucht dringend noch eine richtige Frau. Du bist die Venus? Ich bin die Venus. Das ist immerhin leicht zu merken. Findest du Gui? Ja, schon. Jetzt komm, bemutter ihn nicht, Edwina. Hast recht. Die Entmannungsmaschine will wohl wieder an den Start gehen. Benutzt mich bitte nicht für eure intergeschlechtlichen Fäden. Dafür ist die Situation zu exquisit, meint ihr nicht? Wenn eine Vollblutfrau wie Sie das sagt, auf jeden Fall. Hört, hört. Hießen Sie in einem früheren Leben vielleicht mal Rockefeller? Nö. Wo ist Schmidt denn wieder mit seinen Gedanken? Er hält sich wohl für Sherlock Holmes, der alte Spießer. Lass ihn in Ruhe, Willi. Ich glaube, er ist in die Neue verliebt. Neu verliebt. Meinst du wirklich? Nun mal nicht gleich übertreiben. Immer langsam. So schnell schießen die Preußen auch wieder nicht. Stimmt's? Stimmt. Sie sind außerdem Französin. Liege ich da richtig, meine Teuerste? Ja, sie hat so etwas an sich. Da müsste ich wohl vorsichtig sein, wenn ich ein Mann wäre. Hat Schmidt etwa eine dunkle Vorgeschichte? Aber auf jeden Fall. Eine gallophobische? Liegt das den Preußen nicht sogar im Blut? Nicht zwingend. Nein, eigentlich nicht. Merkt ihr was? Ihr seid auf der Venus und schwadroniert tatsächlich über Preußen und Franzosen. Und? Ihr könnt die Erde und ihre revanchistische Vergangenheit einfach nicht hinter euch lassen. Das ist irgendwie traurig und steht einem wirklichen Neuanfang mehr als im Weg. Initiating launch sequence. Hört mal. Unsere Rakete. Unser Skarabäus. Espenlaub fliegt fort. Mit was für einem Affenzahn? Vielleicht für immer. Wenn er jetzt wegflog, ist hier einer weniger. Man könnte meinen, ihr seid ein chaotischer Haufen, dem jegliche Spur von Kontenance abhanden gekommen ist. Was Preußisches gar, vermag ich in eurem Verhalten bisher in keiner Weise zu erkennen. Klappe, Venus. Nana, nicht so ungalant zu der Dame, Kleiner. So eine einzigartige Venus-Schönheit. Ihr könnt mich mal. Dich nehme ich mir als nächstes vor. Klasse. Die Neue stiftet nur Unfrieden. Merkt ihr das? Und die Kleingeister werden schon wieder unruhig. Seid ihr sicher, dass euer irdisches Verhalten wirklich mit dem Wesen des Planeten Venus harmoniert? Was nicht passt, wird passend gemacht. Oh nein. Oh doch. Aber ja. Ja. Genau. Die Reisenden sind jetzt angekommen und aufgenommen im prächtigen Tempel der Venus. Der Raum ist erfüllt von einem mysteriösen Flüstern und ein leichter Duft nach unbekannten Blüten liegt in der Luft. Die Atmosphäre ist dennoch angespannt. Ich weiß nicht, was es ist. aber dieser Ort macht mich unruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Immer dieses Misstrauen. Ich finde, das hier ist der perfekte Ort, um neu anzufangen. Keine Erde mehr, keine Regeln. Genau, Willi. Hier können wir endlich all das tun, was wir uns immer verkniffen haben. Nicht wahr, Schmidt? Lass mich in Ruhe, Edwina. Ich habe genug von deiner Dauerrolligkeit. Wir sollten lieber erkunden, was dieser Tempel wirklich ist. Es ist seltsam. Fühlt sich an, als würde dieser Ort meine Gedanken lesen. Ah, ihr seid schon eingetreten. Willkommen in meinem Tempel. Ich muss sagen, deine Gastfreundschaft lässt nichts zu wünschen übrig. Nicht alle scheinen so begeistert zu sein wie du, Willi. Wer bist du wirklich? Und was willst du von uns? Ich bin einfach nur eine Gastgeberin, die euch einen angenehmen Aufenthalt bieten möchte. Oh, ich bin sicher, du kannst uns einiges bieten. Vielleicht könnten wir uns später etwas näher kennenlernen. Könntest du vielleicht einmal nicht an deine Triebe denken? Wir haben wichtigere Probleme. Nur weil du deine eigenen Bedürfnisse unterdrückst, musst du uns nicht alle damit nerven. Könnt ihr zwei euch bitte zusammenreißen? Wir sitzen alle im selben Boot, im selben Tempel. Es ist interessant, wie schnell Konflikte entstehen, wenn man die Masken fallen lässt. Was meinst du damit? Jeder von euch trägt seine eigenen Dämonen mit sich. Und dieser Ort hat die Eigenschaft, sie zum Vorschein zu bringen. Dämonen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich fühle mich großartig. Bist du dir da sicher, Motherfucker? Oder versuchst du nur, etwas zu verbergen? Jetzt wird's interessant. Was versteckst du? Nichts. Hör auf mit diesen Spielchen, Venus. Du verfolgst eine irritierende Taktik, Venus. Zu anspruchsvoll für diese Geschöpfe hier. Was ist der Sinn davon? Vielleicht möchte ich euch einfach nur helfen, euer wahres Selbst zu entdecken. Oder uns in den Wahnsinn treiben. Vielleicht sollten wir einfach gehen. Dieser Ort ist am Ende noch toxisch für uns. Fürchten ist der erste Schritt zur Erkenntnis, Sonja. Warum läufst du vor dir selbst davon? Die venusianische Amtssprache scheint küchenpsychologisch zu sein. Ich laufe nicht davon. Ich möchte nur nicht Teil dieses Experiments sein. Experiment? Möglicherweise hat sie recht. Vielleicht sind wir hier die Ratten im Labyrinth. Lass uns gehen, du Venus-Bitch. Wir haben keine Lust auf deine Psychospielchen. Sprich mal besser nur für dich, Bengel. Sowieso. Tschüss, Venus. Und nicht enttäuscht sein, ja? Ich fürchte, so einfach ist das nicht. Ihr seid hier, um euch euren innersten Ängsten und Begierden zu stellen. Was würde euer Exodus von der Erde sonst für einen Sinn haben? Und wenn wir das nicht wollen? Dann werdet ihr hier gefangen bleiben. Gefangen in euren eigenen Widersprüchen. Das ist nicht gut. Wir müssen einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Vielleicht sollten wir endlich klären, was zwischen uns steht. Schmidt, deine ständige Ablehnung geht mir auf die Nerven. Und deine dauernden Annäherungsversuche sind mehr als unangebracht. Ja, Rockefeller. Oder vielleicht kannst du nur nicht zugeben, dass du Angst vor starken Frauen hast. Wirklich starke Frauen erkennen aber, dass ihre Kraft nicht in der Verführung oder Manipulation liegt, sondern in Integrität, Intelligenz und Unabhängigkeit, die weit über die simple Instrumentalisierung von Sexualität hinausreicht. Habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Allerdings, was sollte das? Chapeau. Bitte hört auf. Das bringt uns nicht weiter. Seht ihr? Die Fassade bröckelt. Warum öffnet ihr euch nicht einfach und lasst zu, was geschehen soll? Weil diese Leute keine Puppen in deinem Theater sind, Rockef, Venus. Keine Puppen in meinem Theater. Was, Schmidt? Überhaupt keine fucking Dolls. Ach nein? Ihr seid es doch, die ständig nach einem Ziel suchen. Nach jemandem, der die Verantwortung übernimmt. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht sollten wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen und stattdessen einen Weg finden, gemeinsam aus dieser Situation herauszukommen. Ausnahmsweise mal eine vernünftige Idee von dir, Goofy. Let's fight together, brothers in arms. Jetzt wird's lächerlich. Ihr Männer und eure Abenteuerfantasien. Hört zu. Wir müssen zusammenhalten. Venus versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Ich? Ich tue doch gar nichts. Ich halte euch nur einen Spiegel vor. Wenn wir hier nicht rauskommen, dann machen wir es uns eben bequem. Wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so schlecht hier. Das ist genau das, was sie will. dass wir aufgeben und alles mit uns machen lassen. Vielleicht gibt es einen Weg, ihre Spielchen zu durchschauen, wenn wir uns nicht von unseren eigenen Schwächen leiten lassen. Spricht da der Mann, der seine eigenen Probleme partout nicht erkennen will? Was weißt du schon von meinen Problemen? Nach nur einmal ankoppeln. Oh, ich liebe es, wenn die Emotionen hochkochen. Das macht alles so viel interessanter. Hör auf damit, Venus. Wir sind Menschen, keine Marionetten oder Glöckchen, die du läuten kannst, wie es dir gerade passt. Menschen? Ihr habt eure eigene Welt zerstört und flieht vor den Konsequenzen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr euch dem stellt. Vielleicht hat sie damit einen Punkt. Wir können nicht ewig vor uns selbst davonlaufen. Wir könnten weiter einfach Menschen sein und uns als nächstes dran machen, die Venus zu zerstören. Wie? So ein Unsinn. Also gut, was schlägst du vor, Goofy? Vielleicht sollten wir anfangen, ehrlich zueinander zu sein. Unsere Ängste, unsere Fehler zuzugeben. Klingt nach einer Selbsthilfegruppe. Großartig. Alleine, wenn ich an sowas nur denke, könnte ich glatt auswandern. Schmidt hat noch nie an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen. Vielleicht wäre sonst alles ganz anders gelaufen oder gleich dem Abort übergeben. Ich schätze, es bleibt uns nichts anderes übrig. Eine neue Behandlung unserer Seelen. Nun, vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für euch. Und so beginnt für die Reisenden ein neuer Abschnitt. Im Tempel der Venus, wo nichts ist, wie es scheint, müssen sie lernen, sich selbst zu vertrauen. Ob sie den Weg aus diesem Labyrinth ihres Innersten finden werden, bleibt abzuwarten. Wir haben sie wirklich umgebracht. Und das ausgerechnet mit einem Spiegel. Eine Tat mit Symbolcharakter. Das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Sie wollte, dass wir unsere Fehler sehen. Und jetzt sieht sie nichts mehr. Der Spiegel als Ultima Ratio Regum. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ihr Spiegel war ihr Untergang. Sie dachte, sie könnte uns damit brechen. Uns zwingen, uns selbst zu erkennen. Aber niemand zwingt mich, etwas zu sehen, das ich nicht sehen will. Es ist schon seltsam. Wir haben sie mit dem Symbol ihrer Macht getötet. Aber was, wenn wir uns nur selbst zerstört haben? Mach dir keine Gedanken, Goofy. Sie ist tot und der Spiegel ist zerbrochen. Niemand hindert uns jetzt daran, so zu leben, wie wir wollen. Aber was, wenn das unser größter Fehler war? Vielleicht hätten wir uns in diesem Spiegel wirklich sehen sollen. Pah, wir haben nur das getan, was nötig war. Sie hat uns zu sehr provoziert, wollte zu sehr in unser Innerstes, Intimstes blicken. Das hält niemand auf Dauer aus. Genau. Es war ihre eigene Schuld. Sie dachte, sie könnte uns kontrollieren. Stattdessen hat sie ihren eigenen Spiegel gesehen. Und den Rest kennen wir. So töteten sie die Venus, indem sie sie mit ihrem eigenen Spiegel konfrontierten. Das Symbol ihrer Macht und zugleich ihr Schicksal. Doch wie lange können sie den zersplitterten Bruchstücken ihrer eigenen Seelen entkommen? Hört mal, kommt da nicht Espenlaub mit unserem Raumschiff zurück? Er ist es. Man erkennt es am niedlichen Stottern. Dann können wir gleich weiterfliegen zum Mars. Hier ist es irgendwie nicht mehr cool. Oh ja, auf zum Mars. Mal sehen, was der sich für uns ausdenken wird. Betriebsausflug in die Hölle. Betriebsausflug in die Hölle. Hölle. Hölle. Da wären wir. Noch eine neue Welt, die nur darauf wartet, dass wir ihre Geheimnisse lüften. 100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und trotzdem sieht sie aus wie unsere Heimat. Ein Planet wie gemacht für menschliche Füße. Ich weiß, Orlan. Aber dieser Planet ist anders. Die Boje, die wir in seinem Orbit passiert haben, macht mir ein ungutes Gefühl. Wer weiß, warum ein offenbar längst ausgestorbenes Raumfahrervolk uns darin diesen Hinweis Betriebsausflug in die Hölle hinterlassen hat. Vielleicht waren sie einfach übervorsichtig. Oder abergläubisch. Ein uraltes Volk kann auch Fehler machen. Das sollten wir nicht vergessen. Ein Planet ist ein Planet. Und wenn er bewohnbar zu sein scheint, sollten wir ihn uns zumindest genauer ansehen. Torek, der Name, den sie diesem Planeten gegeben haben. Paranoia. Kein Zufall, oder? Warum sonst sollte ein Raumfahrervolk seine Warnung mit einem so bedrückenden Begriff versehen? Komm schon, Rena. Du musst das als altes, charmantes Marketing sehen. Willkommen auf Planet Paranoia, wo jeder zum Captain wird und der Captain zur Gefahr. Wahrscheinlich einfach ein Überbleibsel aus der alten Weltraumwirtschaft. Wer weiß, vielleicht wollten sie Touristen anlocken. Oder sie haben versucht, die Touristen fernzuhalten, Torek. Ein Planet, der Paranoia heißt, sollte uns vielleicht schon mal zu denken geben. Könnte eine Art galaktisches Betreten auf eigene Gefahrschild sein. Wäre nicht das erste Mal, dass übermütige Forscher sowas ignoriert haben mit, naja, sagen wir mal, ungünstigen Ergebnissen. Vielleicht haben sie etwas entdeckt, das die Psyche angreift. Oder sie haben selbst etwas durchgemacht und wollten zukünftige Besucher warnen. Aber ich verstehe Toreks Punkt. Unser Job ist es, Chancen zu erkennen und die Erde über Besiedlungsmöglichkeiten zu informieren. Vielleicht birgt diese Welt trotz allem genau das, wonach wir suchen. Ja, aber was, wenn wir selbst von dieser Paranoia betroffen werden? Überleg doch mal, Orlan. Ein unvorhersehbarer Einfluss, der in unsere Köpfe eindringen und, nun ja, unseren Verstand vergiften könnte. Wir alle haben unsere eigenen Schwächen, die unter solchen Umständen gefährlich werden könnten. Genau. Und die kennen wir doch bereits. Wir sind ein eingespieltes Team, Mona. Ich finde, diese ominöse Warnung klingt ziemlich übertrieben. Eine neue Welt, die uns zu unvermuteten Einsichten über unsere eigenen Grenzen bringen könnte. Das ist doch genau das, was unsere Mission so wichtig macht. Also vielleicht ist es ein Ort, wo wir den ultimativen Teamwork-Test bestehen könnten. Fein! Ha, da kommen sie! Schlaue Raumfahrer denken, sie hätten alles gesehen, alles verstanden. Aber wissen die, was sie hier erwartet? Hier auf Paranoia? Oh, ich kann's mir vorstellen. Landen, forschen, kategorisieren. Als ob sie uns, mich, all das hier einfach studieren könnten. Ich sehe ihre Anzüge schon glänzen, steril, sauber. Ach, wie wenig Ahnung die haben. Wissen die denn nicht, was es hier mit einem macht, wenn der Boden unter den Füßen flüstert und der Himmel einem all die geheimen Pläne in den Kopf säuselt? Wollen die wirklich hier runterkommen? Ha! Nicht würdig! Nein! Ich erkenne es aus 100 Parsec Entfernung. Ihr Auftreten, diese Überzeugung. Sie halten sich für mutig, aber warten wir mal, bis ihnen die Stimmen zuflüstern, wie die Wellen mir. Ein Windhauch hier und jeder Gedanke wird zur scharfen Klinge. Da werden wir schon sehen. Oh, sie werden hier nichts erforschen, nichts verstehen. Sie werden schon nach dem ersten Schritt anfangen, sich gegenseitig zu verdächtigen. Ein Blick. Und schon ist der Kommandant überzeugt, dass sein bester Freund eine Verschwörung plant. Sie sind zu schwach. Keiner hat's hier je ausgehalten. Nein, psychisch gefestigt, stark. Oh, das sind nur hübsche Worte. Mal abwarten, wie lange sie es schaffen, bevor sie sich selbst wie ich fragen. Hast du's wirklich unter Kontrolle? Ist dein bester Freund noch dein Freund? Hahaha, wir werden ja sehen, wer von denen noch bei klarem Verstand bleibt, wenn sie erstmal hier unten sind. Willkommen auf Paranoia, ihr Helden der Wissenschaft. Wollen wir wetten, wer hier wem eine Lektion erteilt? Ja! Ich sehe das als Chance. Wir betreten den Planeten, arbeiten an unseren, Vertrauensfragen und kommen als beste Freunde zurück. Freunde? Ich weiß ja nicht, Orlan. Hast du schon mal gesehen, was mit Leuten passiert, wenn Paranoia ihre Kreise zieht? Plötzlich fängt man an, bei jeder kleinen Geste hinterhältige Pläne zu sehen und ein verdächtiges Hüsteln wird zur schleichenden Verschwörung. Irgendwann schüttelst du Torek die Hand und in deinem Kopf ist er der Hauptverdächtige einer interstellaren Rebellion linker Freiheitsfeinde. Hauptverdächtiger? Komm schon, Mona. Du musst mir einfach vertrauen. Ich bin nur der Ingenieur, der manchmal mit Schraubenschlüsseln fuchtelt, wenn niemand hinschaut. Was könnte ich je Böses im Schilde führen? Ich weiß ja nicht, Torek. Plötzlich verschwinden Werkzeuge oder der Kommandant wacht mit einem Schraubenschlüssel unter dem Kopfkissen auf. Ist es dann nur ein Zufall oder der Anfang eines schleichenden Wahns? So, genug der Paranoia. Oder, Moment, genau das ist ja das Problem, oder? Wir starren hier alle auf den Panoramamonitor, aber was, wenn dieser Planet tatsächlich, naja, einen Einfluss auf uns hat? Schon allein dieser Gedanke könnte uns beeinflussen. Self-fulfilling prophecy. Wie geht man auf einen Planeten, bei dem man nur an Paranoia denken kann, ohne paranoid zu werden? Ist es die Grenze, die wir vielleicht besser nicht überschreiten sollten? Was, wenn unsere eigenen Defizite hier verstärkt werden? Meine Erfahrung sagt mir, dass psychische Belastungen im All verstärkt auftreten und diese Paranoia könnte uns zu Dingen verleiten, die wir uns jetzt nicht einmal vorstellen können. Wir müssen das Risiko abwägen. Eine solche Mission verlangt, dass wir unsere Schwächen im Griff haben. Wenn dieser Einfluss uns dazu bringt, aneinander zu zweifeln, Misstrauen, Angst, Abgrenzung, dann wir können uns kein psychisches Chaos leisten, nicht hier draußen. Wir sind ein gutes Team und gerade deshalb ist der einzig richtige Schritt, den wir in friedlicher Einigkeit tun, ein ehrenhafter Rückzug. Vielleicht wäre das sogar die alleinige vernünftige Antwort auf so eine Atmosphäre. Aber das ist doch genau das Problem. Wenn wir uns vor Paranoia fürchten, beweisen wir damit nur, dass sie uns schon gepackt hat. Und wenn wir landen und plötzlich anfangen, jeden zweiten Gedanken zu hinterfragen, na und? Dann sind wir doch nur gründlich, oder? Klingt, als hätten wir schon verloren. Egal, wie wir es machen. Torek, zumindest hätten wir mit dir als potenziellem Saboteur schon eine plausible Erklärung, warum unser Wassertank plötzlich leer wäre. Rein hypothetisch natürlich. In Ordnung, Crew. Wir hatten alle einen schönen psychologischen Test. Wir haben gemerkt, dass wir im Zweifel die Nerven verlieren würden. Soweit alles ganz normal. Aber das bedeutet, und ich sage das sehr, sehr bewusst, dass wir auf gar keinen Fall landen werden. Kurs auf den nächsten Planeten. Ich stimme dir zu, Orlan. Der Gedanke, dass wir auf diesem Planeten landen und dort unsere psychologischen Unwägbarkeiten verstärkt werden, das ist ein Risiko, das wir nicht eingehen können. Zumindest nicht ohne mehr Informationen. Immerhin wissen wir, dass wir noch keine Paranoia haben. Oder hast du gerade die nächste Verschwörung in Gang gesetzt? Was war denn bitte die erste? Na, dass wir überhaupt hier sind. Ihr seid mir echt so Weltraumhelden. Aber gut, ich verstehe. Wir können nicht einfach blindlings losstürmen. Es gibt immerhin noch andere Welten, die wir erkunden können. Und zwar reichlich. Aber vielleicht war dies hier genau die Welt, die uns Antworten hätte geben können. Wer weiß. Danke, Torek. Diesmal siegt die Vorsicht. Ich bin sicher, dass wir auf anderen Welten ebenso wichtige Entdeckungen machen werden. Also gut, Kurs auf den nächsten Planeten setzen, Torek. Er wird vielleicht nicht weniger seltsam sein, aber hoffentlich risikoärmer für unseren Verstand. Ei, Captain. Das beste Kommando, das du je gegeben hast, Orlan. Das wird sicher noch eine schöne, entspannte Reise. Wer weiß, vielleicht nennen wir den nächsten Planeten einfach Therapie. Nein, es ist schon zu spät für euch, meine lieben Weltenerforscher. Ihr schwirrtet schon zu lange um unseren Orbit herum, als dass ihr jetzt psychisch gesund einfach ins nächste System abdüsen könntet. Macht euch keine Hoffnungen, keine! Warum war der Bordcomputer heute Morgen um exakt 0,5 Sekunden langsamer? Jemand hat dem doch im Vorbeigehen einen kleinen Klaps gegeben. Ich weiß, dass das eine Botschaft ist. Genau wie damals in der Ausbildung, als sie mir heimlich den falschen Helm gaben. Ich bin kein Grobian. Ich merke sowas. Wenn er wirklich nur einen Kaffee holt, warum hat er dann den Schraubenschlüssel dabei? Glaubt er, ich hätte nicht gesehen, dass er kurz an der Luftschleuse war? Will er mich hinterrücks rausschleusen, während ich Kaffee trinke? Und es später wie einen Unfall aussehen lassen? Zuzutrauen wäre es ihm. Wäre es jedem hier. Die Sternenkarten sind vertauscht. Schon wieder. Da hatte garantiert jemand ansonsten super Verlässliches die Hand im Spiel. Immer schön so tun, als ob das Schicksal uns ins falsche System schickt. Das Schicksal und kein Saboteur. Na klar. Als ob ich das nicht durchschauen würde. Jemand hat meine Zahnpasta um 2 Millimeter nach links verschoben. 2-mal hintereinander. Das ist ein versteckter Hinweis auf ein abartiges, perverses Spiel. Und die Zahnpasta sagt mir, dass ich die Nächste bin. Ich darf nicht schlafen. Ich werde nie wieder schlafen. Liebe Freunde des interstellaren Lichtscheins und des himmlischen Funkelns, am Abend des 2. Juli, dem Tag der UFOs, lädt unsere Gemeinschaft in das malerisch gelegene Hotel Abendhauch inmitten der bodenseenahen Bergstille euch herzlich ein, dem großen Empfang der galaktischen Geschwister beizuwohnen. An diesem Abend versammelt sich die feierliche Runde der UFO-Versteherinnen und Versteher bei einbrechender Dämmerung auf unserer großen Dachterrasse mit ungetrübtem Blick auf die weiten Tiefen des nachtschwarzen Firmaments. Kleidet euch skurril und schillernd. Die Sternengeschwister sollen unsere Erdenschönheit in all ihren Facetten sehen. Erlebt mit uns zusammen, wie die Bergstille zur kosmischen Bühne wird. Bei sicherer Ankunft der Objekte planen wir die Überreichung des legendären Lichts der Einsicht durch eine zufällig bestimmte Person unter euch. Der Unkostenbeitrag für unsere Feier beträgt 111,11 € inklusive eines intergalaktischen Trostgetränks, falls die Flugobjekte unerwartet andere Pfade wählen, was wir nicht hoffen wollen. Wir erwarten euch voller schimmernder Sternenfreude. Herzlichst, Astra Violetta, vom Ordnungsamt der ungewöhnlichen Phänomene und eure Gastgeber vom Hotel Abendhauch. Unglaublich. Es ist wirklich passiert. Ein echter Marsianer hier bei uns. Das glaubt uns doch niemand. Glauben? Schau ihn dir doch an. Er sieht aus wie eine wandelnde Melone mit Beinen. Wer würde sich sowas ausdenken? Eine wandelnde Melone, sagst du? Interessant, wie ihr Erdlinge die Dinge seht. Für uns auf dem Mars wäre das ein großes Kompliment. Du redest? Das wird ja immer verrückter. Und wieso bist du eigentlich hier? Haben wir etwa Signale ins All geschickt, die euch angelockt haben? Nein, mein Besuch war nicht ganz freiwillig. Die Crew meines Raumschiffs, nun ja, sie war nicht gerade begeistert von meinem Verhalten. Also landete ich etwas unsanft hier bei euch. Du wurdest rausgeworfen aus einem Raumschiff und das hast du überlebt? Ich bin wirbellos, wisst ihr? Solche kleinen Missgeschicke machen mir nichts aus. Mein elastischer Körper schlug unbeschadet auf einer Wiese neben einem Hotel an einem großen See auf. Das war der Bodensee. Auf der Dachterrasse des Hotels richtete eine ziemlich schräg gekleidete Menschengruppe ihre Blicke gen Himmel. Offensichtlich auf der Suche nach UFOs. Aber ich und mein Malheur fanden wenig Beachtung. Wir haben 1000 Fragen an dich. Wie sieht euer Leben auf dem Mars aus? Ist alles so utopisch, wie man sich das vorstellt? Oder vielleicht auch zu utopisch? Ah, das ist eine Geschichte voller Widersprüche. Aber bevor wir beginnen, seid ihr sicher, dass ihr die Wahrheit vertragen könnt? Die Wahrheit? Marsianer, du hast keine Ahnung, was für Geschichten wir schon gehört haben. Leg los! Wie ihr wollt. Aber haltet euch fest, das, was ihr zu hören bekommt, wird euch ebenso faszinieren wie verstören. Du kommst also vom Mars zu uns. Du bist, Marsianer? Ich komme aus Utopien. Das ist eines der Länder auf dem Mars. Ein besonders fortschrittliches. Das fortschrittlichste überhaupt. Im ganzen Sonnensystem. Du siehst aus wie eine gelbe Melone mit nur 2 unteren Extremitäten, die du gleichsam als Beine und Füße sowie als Hände benutzt. Ist das also die ultimative Erscheinungsform für den interstellaren Menschen? Nein, das ist eher eine Geschmacksfrage. Oben hast du 2 flexible Stielaugen, wie wir Terraner sie von Schnecken kennen, und seitlich 2 trichterförmige Ohren. Und zwischen den Ohren einen großen, schmollenden Kussmund. Ja, so kann man mich beschreiben. Und danke nochmal für die netten Komplimente. Du bist alleine auf die Erde gekommen? Ja, mich haben sie als einzigen aus unserer fliegenden Untertasse herausgeworfen, weil ich mich zu sehr für eure Erde begeistert habe. Meine Leute neigen trotz ihrer Modernität manchmal etwas zur Dramatik. Erzähl uns etwas aus deinem Land. Wir sind begierig, über die Wundermaschinen auf dem 4. Planeten von der Sonne zu erfahren. Es gibt nicht viel zu sagen. Es ist uns gelungen, alles zu ermöglichen, was anderswo utopisch ist. im Namen meines Landes. Aber wie ist das möglich? Wie kann man Utopie verwirklichen? Bei uns gab es deswegen jede Menge Kriege und Tränen. Es war sehr schwierig und hat lange gedauert. Aber es ist uns gelungen, das Unwirkliche zu verwirklichen. Leider. Warum leider? Das muss wunderbar sein. Am Anfang war es tatsächlich wunderbar. Wir haben nach und nach alle Dinge abgeschafft, die uns unglücklich machen könnten. Habt ihr deshalb das Geld abgeschafft? Selbstverständlich. Und die Armee. Und die Politik. Eben alles, was die Menschen unterjochen könnte. Alle Bedingungen für das Glück sind vorhanden. Ihr müsst glücklich sein. Er hat recht. Warum seid ihr nicht glücklich? Weil es langweilig ist. Das ist kein Grund. Wir sind auch nicht auf die Welt gekommen, um nur zu leiden. Auf der Erde nicht, klar. Aber warum nicht in Utopien? Weil ihr uns damit der Utopie beraubt. Und die brauchen wir dringend. Ich merke auch gerade, dass ich etwas brauche. Hast du vielleicht Heimweh? Zieht es dich zurück nach Utopien auf dem Mars? Emotional, und wir Marsianer haben durchaus Gefühle, ja. Aber es könnte sein, dass die Heimkehr des verlorenen Sohns auf den Mars Schwulitäten erzeugen könnte. Peinlichkeiten? Möglicherweise. Nachdem ich also verschollen war, würde ich zum Mars zurückkehren. Eben betreten Sie Utopien. Bitte sind Sie auf große Überraschungen gefasst. Alles, was außerhalb unserer Grenzen unmöglich ist, ist hier normal. Und da würde ich voller Erwartung vor dem charmant destrukturierten und herrlich windschiefen Haus meiner Familie nahe Utopia City stehen und mir denken, das Heim meines Vaters. Sicher weint er vor Freude, wenn er mich wieder sieht. Guten Tag, Papa. Rate mal, woher ich komme. Du solltest eher sagen, rate mal, warum eben Schande über mich gekommen ist. Obwohl mir dieser Empfang nicht gefällt, will ich die Stirn meines Vaters küssen. Ein merkwürdiges Wesen. Auf nichts kann man stolz sein. Ich komme von der Erde. Willst du wissen, was mich dort unten am meisten erstaunt hat? Das interessiert mich nicht. Stell dir vor, auf der Erde werden Maschinen genauso verherrlicht wie bei uns. Ist mir egal. Warum dieser Fußtritt, Vater? Willst du mich verjagen? Aus meinen Augen, du Schande meiner letzten Tage. Die Reisen haben deinem Verstand geschadet. Aber Reisen bildet doch. Und kehre nicht hierher zurück, bevor du nicht zugibst, dass Utopien das ideale Land ist. Wenn du meinst, dann auf Wiedersehen. Dann kehre ich eben wieder auf die Erde zurück. Sie verlassen jetzt Utopien. Wir bedauern sie. Besuchen Sie uns wieder, wenn Sie reifer an Erkenntnis geworden sind. So einen deprimierenden Trip erspare ich mir doch lieber. Also, dein Vater schmeißt dich aus Utopien raus. Die Marsianer-Crew wirft dich aus ihrem Raumschiff. Langsam glaube ich, du bist das Problem. Oh, ihr Terraner seid so herrlich direkt. Aber nein, mein Problem ist nicht ich, es sind die anderen. Sie sind einfach nicht bereit für mein geniales Wesen. Bist du nicht eher ein kosmischer Klassenclown? Nein, ich bin ein Visionär. Während alle anderen auf dem Mars mit ihrem perfekten, langweiligen Leben zufrieden sind, träume ich von mehr, von Abenteuern, Chaos, vielleicht sogar einem Terraner-Romanzenskandal. Was? Moment mal, du willst mit uns Erdlingen anbandeln? Warum nicht? Eure Unvollkommenheit ist geradezu bezaubernd. Na, eure Diskussion darüber, ob nun Freiheit oder Gerechtigkeit das Glück bringen. Köstlich. Wenn das die Messlatte für Liebe ist, sind wir verloren. Überhaupt nicht. Ich finde euch faszinierend. Zum Beispiel, dass ihr immer noch versucht, mit Maschinen das Glück zu finden. Obwohl sie euch mehr und mehr voneinander entfremden. Das ist nicht wahr. Die Technik hilft uns. Okay, Marsianer. Du hast hier keine Freunde und zu Hause bist du auch nicht willkommen. Was wirst du tun? Mich bedingungslos eurer Schwerkraft hingeben. Auf der Erde gibt's endlich wieder Spannung im Leben. Wusstet ihr, dass bei uns alles schwerelos ist? Sogar die Langeweile. Du meinst, selbst eure Langeweile schwebt? Ganz genau. Es ist das absolute Nichts. Aber auf der Erde? Hier gibt's Pizza und Drama und Kaffeeflecken auf der Couch. Ich liebe es. Klingt so, dass du doch heimisch werden könntest bei uns. Ich werde die Erde zu meinem neuen Zuhause machen. Aber diesmal werde ich das perfekte Utopien schaffen. Ohne Langeweile. Ohne mich selbst rauszuschmeißen. Ach, das wird bestimmt großartig. Natürlich. Und ich fange hier bei euch an. Hm? Ich werde das erste intergalaktische Philosophentrio mit euch gründen. Oh. Was haltet ihr von Marsianer und Menschen gemeinsam für eine Zukunft in Melonia Utopia? Wir müssen reden. Meine geliebten galaktischen Seelen, zum Abschluss unseres magischen Abends wende ich mich mit einem Herzen voller Wehmut und einem Kopf voller Fragen an euch. Denn wie das Schicksal so will, hat sich die Geschichte unserer Gemeinschaft um eine unerwartete Anekdote bereichert. Während wir mit all unseren Sinnen auf der Dachterrasse des Hotels Abendhauch gebannt den Himmel absuchten, da flog es vorbei. Ein UFO. Kein bisschen scheppig, sondern glänzend wie frisch polierte Küchengeräte. Und just in diesem Moment geschah das Unglaubliche. Aus der schwebenden Scheibe wurde eine gelbe Melone herausgeworfen. Ja, ich weiß. Einige von euch haben es nicht bemerkt, denn wir waren zu sehr in den Bann des Lichts gezogen. Aber jene, die es bemerkten, wissen. Die Melone flog in einem eleganten Bogen durch die Nacht mit einer Würde, wie sie nur eine Frucht besitzen kann, die interplanetare Reisen hinter sich hat. Sie landete jedoch nicht bei uns Feiernden, sondern auf einer dem Hotel benachbarten Wiese, was zu denken geben sollte. Dennoch war es mehr als nur der Aufprall einer Frucht. Es war eine Demonstration komischer, kosmischer Resilienz. Was hat diese Alien-Melone wohl verbrochen, um des Flugobjekts verwiesen zu werden? Hat sie das galaktische Protokoll verletzt, indem sie zu viel von unserer Erde schwärmte? War sie zu reif für den Druck? Oder, meine Lieben, sind wir Zeugen eines himmlischen Beziehungsdramas geworden? Dieses Ballönchen, unverletzt und offenbar bestens ausgestattet mit Extremitäten, erhob sich jedenfalls, schüttelte kurz den Sternenstaub ab und lief getrieben offenbar von einem natürlichen Fluchtinstinkt davon. Ja, es floh. Wohin, wissen wir nicht. So oder so, die Melone ist nun unter uns. Vielleicht als Botschafterin, vielleicht als Warnung. Und während ich heute Abschied nehme, möchte ich euch ans Herz legen, sie stets in Erinnerung zu behalten. Sie folgt jetzt irgendwo in der Nacht ihrer eigenen Bestimmung. Lebt mit offenem Herzen, liebt grenzenlos und haltet stets Ausschau nach dem Unerwarteten. Eure Astra Violetta.